Sag, wer ist der Herr der Himmel und der Erde? Sag Allah. Sag, nehmt ihr euch denn außer ihm Schutzherren, die sich selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen vermögen? Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Oder sind etwa die Finsternisse und das Licht gleich? Oder haben sie Allah solche Teilhaber gegeben, die eine Schöpfung wie die seinige schufen, sodass ihnen die Schöpfung ähnlich erscheint? Sag, Allah ist der Schöpfer von allem, und er ist der Eine, der Allbezwinger.